Internationale und Online-Abwicklung. Gold war traditionell weltweit das Mittel für Zahlungsabwicklungen und übernahm die Rolle des Wertspeichers. Die Unmöglichkeit für alle Teilnehmer, ihr Angebot signifikant zu vergrößern, macht es zu dem, was es bis heute geblieben ist. Sein Wert wurde auf dem freien Markt ermittelt und unterlag nicht der Verantwortung eines Dritten. Als die Kommunikations- und Reiseaktivitäten im 19. Jahrhundert zunahmen und Finanztransaktionen über größere Entfernungen erforderten, wanderte Gold aus den Händen der Menschen in die Tresore der Banken und schließlich der Zentralbanken. Während des Goldstandards hielt man mit Gold besicherte Papierbelege oder stellte Schecks gegen Gold aus, ohne eine tatsächliche Bewegung von physischem Gold abwickeln zu müssen, was die Geschwindigkeit und Effizienz des Welthandels erheblich verbesserte. Als die Staaten das Gold beschlagnahmten und ihr eigenes Geld ausgaben, war es nicht mehr möglich, globale Vereinbarungen zwischen Einzelpersonen und Banken auf der Basis von Gold zu treffen. Stattdessen wurden sie mit nationalen Währungen durchgeführt, deren Wert schwankte, was erhebliche Probleme für den internationalen Handel mit sich brachte, wie in Kapitel 6 erläutert. Die Erfindung von Bitcoin hat von Grund auf einen neuen, unabhängigen und alternativen Mechanismus für die internationale Abwicklung geschaffen, der sich auf keinen Intermediär stützt und völlig unabhängig von der bestehenden Finanzinfrastruktur funktionieren kann. Der bemerkenswerte Unterschied zwischen Gold und Bitcoin ist, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Bitcoin-Node zu betreiben und sein eigenes Geld ohne die Genehmigung eines Dritten versenden kann, ohne dabei seine Identität preisgeben zu müssen. Ein Bitcoin muss nicht auf einem Computer gespeichert werden, der private Schlüssel für den Bitcoin-Vorrat einer Person ist eine Reihe von Zeichen oder Wörtern, die sich die Person merken muss. Es ist viel einfacher, sich mit einem privaten Bitcoin-Schlüssel zu bewegen, als mit einem Goldvorrat und viel einfacher, Bitcoins weltweit zu versenden, weil man nicht riskieren muss, dass einem das Gold gestohlen oder beschlagnahmt wird. Während die Staaten die Goldersparnisse der Bürger beschlagnahmten und sie zwangen, mit Geld zu handeln, das angeblich durch dieses Gold besichert ist, ist man heute in der Lage, einen Großteil der Bitcoin-Ersparnisse vor dem staatlichen Zugriff geschützt aufzubewahren und nur kleinere Transaktionen über Vermittler zu tätigen. Die eigentliche Natur der Bitcoin-Technologie benachteiligt das staatliche Geld erheblich im Vergleich zu allen anderen Geldformen und erschwert so die Konfiszierung. Darüber hinaus können Bitcoin-Besitzer sämtliche Bitcoin-Bestände in der Blockchain verfolgen, was es für jede Behörde nahezu unmöglich macht, die Rolle eines Notfallkreditgebers für Banken zu spielen, die mit Bitcoin handeln. Selbst in der Hochphase des internationalen Goldstandards war das Geld in Gold rückzahlbar, aber die Zentralbanken hatten selten ausreichend Gold vorrätig, um das gesamte von ihnen eingeführte Währungsangebot abzudecken und hatten daher immer einen Spielraum für die Erhöhung des Papiergeldangebots zur Sicherung der Währung. Dies ist bei Bitcoin viel schwieriger, da Bitcoin kryptografische digitale Sicherheit in die Buchhaltung bringt und dazu beitragen kann, Banken zu entlarven, die fraktionales Reserve Banking betreiben. Die zukünftige Verwendung von Bitcoin wird für kleine Zahlungen wahrscheinlich nicht über das distribuierte Ledger erfolgen, wie in der Diskussion über die Skalierung in Kapitel 10 erläutert, sondern über eine zweite Ebene. Bitcoin kann als eine neue aufkommende Reservewährung für Online-Transaktionen angesehen werden, bei der das Online-Äquivalent der Banken Token an die Nutzer ausgibt, die mit Bitcoin abgesichert sind, während es ihren Vorrat an Bitcoins in Cold Storages aufbewahrt. Dabei ist jeder Einzelne in der Lage, die Bestände des Vermittlers in Echtzeit zu überprüfen. Darüber hinaus gibt es Online-Verifikations- und Reputationssysteme, mit denen überprüft werden kann, dass keine Inflation stattfindet. Dies würde es ermöglichen, eine unbegrenzte Anzahl von Transaktionen online durchzuführen, ohne die hohen Transaktionsgebühren für On-Chain-Transaktionen bezahlen zu müssen. Während die Bitcoin-Währung weiter ihren Marktwert und ihre Transaktionsgebühren steigert, entwickelt sie sich zunehmend zu einer Reservewährung und nicht zu einer Währung für den täglichen Handel und für allgemeine, kleinere Transaktionen. Obwohl der Bitcoin derzeit nur eine relativ geringe öffentliche Akzeptanz genießt, erfolgt die Mehrheit der Bitcoin-Transaktionen nicht on-chain, sondern an Börsen und in verschiedenen Arten von Bitcoin-basierten Online-Plattformen wie Glücksspiel- und Casino-Websites. Diese Unternehmen führen für ihre Kunden Bitcoin-Abbuchungen oder Gutschriften im Rahmen ihrer eigenen internen Aufzeichnungen aus und tätigen nur dann Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk, wenn Kunden Geld einzahlen oder abheben möchten. Der Vorteil von Bitcoin als digitales Bargeld liegt im Vergleich zu anderen Währungen vermutlich nicht darin, Barzahlungen zu ersetzen, sondern vielmehr darin, dass Barzahlungen über weite Entfernungen durchgeführt werden können. Persönliche Zahlungen kleiner Beträge können auf vielfältige Art durchgeführt werden. durch physisches Bargeld, Tausch, Gefälligkeiten, Kreditkarten, Bankchecks und weitere. Der aktuelle Stand der Technik für die Abwicklung von Zahlungen hat bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, kleinere Zahlungen mit sehr geringen Kosten abzuwickeln. Wahrscheinlich besteht der Vorteil von Bitcoin nicht darin, mit diesen Zahlungen von kleinen Beträgen über kurze Distanzen zu konkurrieren, vielmehr besteht der Vorteil von Bitcoin darin, dass diese Währung erstmals in der digitalen Welt eine abschließende Barabrechnung ermöglicht. Somit bietet Bitcoin die schnellste Methode für die Endabrechnung großer Zahlungen über lange Distanzen und nationale Grenzen hinweg. Die Vorteile von Bitcoin erscheinen am deutlichsten bei dieser Art von Zahlungen. Weltweit werden nur wenige Währungen zur Zahlung akzeptiert, insbesondere US-Dollar, Euro, Gold und die Sonderziehungsrechte des IWF. Der Großteil der internationalen Zahlungen erfolgt in einer dieser Währungen, wobei nur ein winziger Prozentsatz in einigen anderen Hauptwährungen erfolgt. Der internationale Versand dieser Währungen im Wert von einigen tausend Dollar kostet in der Regel Dutzende von Dollar, dauert mehrere Tage und unterliegt einer tiefgreifenden forensischen Untersuchung durch Finanzinstitute. Die hohen Kosten dieser Transaktionen liegen vor allem in der Volatilität der Handelswährungen und dem Problem bei der Abwicklung zwischen Instituten in verschiedenen Ländern, was den Einsatz mehrerer Vermittlungsebenen erfordert. Bei seinem Bestehen hat Bitcoin in weniger als 10 Jahren bereits ein beträchtliches Maß an globaler Liquidität erreicht, was internationale Zahlungen zu Preisen ermöglicht, die derzeit viel niedriger sind als die der bestehenden internationalen Transfers. Dabei geht es nicht darum, Bitcoin als Ersatz für den internationalen Geldtransfermarkt darzustellen, sondern lediglich um das Aufzeigen seines Potenzials für die Erschaffung von internationaler Liquidität. Nach aktuellem Stand ist das Volumen dieser internationalen Geldströme weitaus größer als das, was die Blockchain von Bitcoin bewältigen kann. Sollten in Zukunft noch mehr solcher Zahlungen über Bitcoin erfolgen, werden die Gebühren steigen, um die Nachfrage nach ihnen zu begrenzen. Doch selbst das würde den Erfolg von Bitcoin nicht schmälern, denn der Versand dieser individuellen Zahlungen ist nicht das Einzige, was Bitcoin zu bieten hat. Bitcoin ist Geld ohne Gegenparteirisiko und sein Netzwerk kann eine endgültige Abwicklung großvolumiger Zahlungen innerhalb von Minuten anbieten. Bitcoin kann daher am besten als konkurrierende Zahlungsmethode für Abwicklungszahlungen zwischen Zentralbanken und großen Finanzinstituten verstanden werden und erscheint aufgrund seiner überprüfbaren Daten, seiner kryptografischen Sicherheit und seiner Immunität gegenüber Sicherheitslücken von Dritten sehr vorteilhaft. Wenn man die wichtigsten nationalen Währungen, US-Dollar, Euro, zur Abwicklung verwendet, dann birgt dies das Risiko einer Wechselkursschwankung dieser Währungen und erfordert das Vertrauen in mehrere bestehende Vermittlungsebenen. Abwicklungen zwischen Zentralbanken und großen Finanzinstituten dauern Tage und manchmal Wochen, bis sie geklärt sind, wobei jede Partei während dieser Zeit einem erheblichen Wechselkurs- und Gegenparteirisiko ausgesetzt ist. Gold ist das einzige traditionelle monetäre Medium, das nicht der Verantwortung eines Dritten unterliegt und frei von Gegenparteirisiken ist, aber das physische Bewegen von Gold ist eine extrem teure und mit Risiken behaftete operative Aufgabe. Bitcoin, das kein Gegenparteirisiko und keine Abhängigkeit von Dritten aufweist, ist auf einzigartige Weise geeignet, die gleiche Rolle wie Gold zu Zeiten des Goldstandards zu spielen. Bitcoin ist ein neutrales Geld für ein internationales System, das keinem bestimmten Land das außerordentliche Privileg gewährt, diese globale Reservewährung auszugeben, wodurch Bitcoin nicht von der Wirtschaftsleistung irgendeines Landes abhängig ist. Durch die Abkopplung von der Wirtschaft eines bestimmten Landes wird der Wert von Bitcoin nicht durch das auf ihn entfallende Handelsvolumen beeinflusst, sodass alle Wechselkursprobleme, die das 20. Jahrhundert heimgesucht haben, vermieden werden. Darüber hinaus ist die Endgültigkeit bei der Abwicklung von Bitcoin nicht von einer Gegenpartei abhängig und erfordert nicht, dass irgendeine Bank de facto als Schiedsrichter fungiert. Somit eignet sich die Währung bestens für ein globales Peer-Netzwerk und nicht für eine globale hegemonial zentralisierte Ordnung. Das Bitcoin-Netzwerk basiert auf einer Form von Geld, dessen Angebot von keiner einzelnen teilnehmenden Bank aufgeblasen werden kann. Dies macht Bitcoin zu einem attraktiveren Wertspeicher als nationale Währungen, deren Erschaffung genau darauf basiert, dass ihr Angebot zur Finanzierung von Staaten beliebig erhöht werden kann. Die Transaktionskapazität von Bitcoin ist weitaus größer als das, was sämtliche Zentralbanken benötigen würden, selbst wenn sie ihre Konten täglich ausgleichen würden. Die derzeitige Kapazität von Bitcoin von rund 350.000 Transaktionen pro Tag ermöglicht es, einem globalen Netzwerk von 850 Banken jeweils eine Transaktion täglich mit jeder anderen Bank im Netzwerk durchzuführen. Die Anzahl der einzelnen Verbindungen in einem Netzwerk entspricht n von n-1 geteilt durch 2, wobei n die Anzahl der Nodes ist. Ein globales Netzwerk von 850 Zentralbanken kann über das Bitcoin-Netzwerk täglich eine endgültige Abwicklung untereinander durchführen. Wenn jede Zentralbank rund 10 Millionen Kunden bedient, würde dies die gesamte Weltbevölkerung abdecken. Dies stellt den absoluten Worst Case dar, bei dem die Kapazität von Bitcoin in keiner Weise erhöht wird. Wie im nächsten Kapitel erläutert wird, gibt es mehrere Möglichkeiten der Kapazitätserhöhung, ohne dabei die Bitcoin-Architektur rückwärts inkompatibel zu verändern, was unter Umständen eine tägliche Abrechnung zwischen mehreren tausend Banken ermöglichen würde. In einer Welt, in der kein Staat zusätzliche Bitcoins erschaffen kann, würden diese Bitcoin-Zentralbanken frei miteinander konkurrieren, um physische und digitale Bitcoin-gestützte Geldmarktinstrumente und Zahlungslösungen anzubieten. Ohne einen Notfallkreditgeber wird das fraktionale Reserve Banking zu einer extrem gefährlichen Angelegenheit. Und ich gehe davon aus, dass die einzigen Banken, die langfristig überleben werden, Banken sein werden, die zu 100% durch Bitcoin abgesicherte Finanzinstrumente anbieten. Dies ist jedoch ein Streitpunkt unter den Ökonomen und nur die Zeit wird zeigen, ob dieses Szenario so eintreten wird. Diese Banken würden Zahlungen zwischen ihren eigenen Kunden außerhalb der Bitcoin-Blockchain abwickeln und dann täglich eine endgültige Abrechnung untereinander über die Blockchain durchführen. Auch wenn diese Betrachtung von Bitcoin so klingen mag, als wäre sie ein Verrat an Bitcoins ursprünglicher Vision von Peer-to-Peer-Geld, so ist diese Idee nicht wirklich neu. Hal Finney, der Erfinder der ersten Bitcoin-Transaktion von Nakamoto, schrieb dies bereits im Jahr 2010 auf dem Bitcoin-Forum. Zitat: Tatsächlich gibt es einen sehr triftigen Grund für die Existenz von Bitcoin-gestützten Banken, die ihre eigene digitale Währung emittieren, welche gegen Bitcoins eingelöst werden kann. Bitcoin selbst kann nicht so skalieren, dass jede einzelne Finanztransaktion der Welt an alle übertragen und in die Blockchain aufgenommen wird. Es bedarf daher einer zweiten Ebene der Zahlungssysteme, die schlanker und effizienter ist. Ebenso wird die Zeit, die benötigt wird, um Bitcoin-Transaktionen abzuschließen, für mittelgroße bis große Transaktionen unpraktisch sein. Banken, die über Bitcoin abgesichert sind, werden diese Probleme lösen. Sie könnten so arbeiten wie die Banken vor der Verstaatlichung der Währungen. Verschiedene Banken könnten unterschiedliche Richtlinien haben, einige aggressiver, andere konservativer. Einige würden als fraktionale Reservebank agieren, während andere zu 100% durch Bitcoin abgesichert sein könnten. Die Zinssätze könnten variieren. Das Bargeld von bestimmten Banken könnte mit einem Rabatt gegenüber dem von anderen gehandelt werden. George Selgin hat die Theorie des wettbewerbsfähigen freien Bankenverkehrs im Detail ausgearbeitet und argumentiert, dass ein solches System stabil, inflationsbeständig und selbstregulierend wäre. Ich glaube, die letztendliche Rolle von Bitcoin wird die Funktion des leistungsstarken Geldes sein, das als Reservewährung für Banken dient, die ihr eigenes digitales Bargeld ausgeben. Die meisten Bitcoin-Transaktionen werden zwischen Banken stattfinden, um Nettotransaktionen abzuwickeln. Bitcoin-Transaktionen von Privatpersonen werden so selten sein wie, nun, wie es heute Bitcoin-basierte Käufe sind. Zitat Ende. Die Anzahl der Transaktionen in einer Bitcoin-Ökonomie kann immer noch so groß sein wie heute, aber die Abwicklung dieser Transaktionen wird nicht im Bitcoin-Ledger erfolgen, dessen Unveränderlichkeit und Vertrauenswürdigkeit für individuelle Verbraucherzahlungen viel zu wertvoll ist. Was auch immer die Grenzen der derzeitigen Zahlungslösungen sein mögen, sie werden von der Einführung des Wettbewerbs auf dem freien Markt im Bereich des Bank- und Zahlungsverkehrs enorm profitieren. Diese Branche zählt zu den verödetsten Wirtschaftszweigen der modernen Weltwirtschaft und wird enorm profitieren, weil sie derzeit noch von Staaten kontrolliert wird, die das Geld, mit dem die Branche operiert, selbst erschaffen können. Sollte Bitcoin weiter im Wert steigen und von einer wachsenden Zahl von Finanzinstituten genutzt werden, könnte die Währung zu einer Reservewährung für eine neue Form von Zentralbank werden. Eine solche Zentralbank könnte überwiegend in der digitalen oder physischen Welt angesiedelt sein, aber es lohnt sich zu überlegen, ob nicht auch die nationalen Zentralbanken ihre Reserven mit Bitcoin ergänzen sollten. Im derzeitigen globalen Währungssystem halten die nationalen Zentralbanken ihre Reserven hauptsächlich in US-Dollar, Euro, britischen Pfund, IWF-Standardziehungsrechten und Gold. Diese Reservewährungen werden verwendet, um Konten zwischen Zentralbanken zu begleichen und den Marktwert ihrer lokalen Währungen zu verteidigen. Sollte sich die Wertsteigerung von Bitcoin in der gleichen Weise fortsetzen, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dürfte sie die Aufmerksamkeit der Zentralbanken mit Blick auf die Zukunft auf sich ziehen. Sollte Bitcoin weiterhin deutlich im Wert wachsen, wird er den Zentralbanken mehr Flexibilität bei ihrer Geldpolitik und der internationalen Kontoabwicklung geben. Aber vielleicht ist der vernünftigste Grund für Zentralbanken, eine Position in Bitcoin zu halten, sich gegen das Szenario zu versichern, dass Bitcoin sich tatsächlich durchsetzt. Da das Angebot an Bitcoins streng begrenzt ist, kann es für eine Zentralbank ratsam sein, heute einen kleinen Betrag in den Erwerb eines kleinen Teils des Angebots an Bitcoin zu investieren, falls er in Zukunft deutlich im Wert steigt. Wenn der Bitcoin weiter im Wert steigt und eine Zentralbank keine Bitcoins besitzt, dann wird der Marktwert ihrer Reservewährungen und ihres Goldes in Bezug auf Bitcoin sinken, was die Zentralbank benachteiligt, je später sie beschließt, Reserven in Bitcoin zu erwerben. Bitcoin wird derzeit noch als ein eigentümliches Internet-Experiment angesehen, aber wenn er im Laufe der Zeit weiter überlebt und im Wert wächst, wird er beginnen, echte Aufmerksamkeit von vermögenden Privatpersonen, institutionellen Investoren und möglicherweise auch von Zentralbanken auf sich zu ziehen. Der Zeitpunkt, zu dem die Zentralbanken damit beginnen werden, die Verwendung von Bitcoin in Erwägung zu ziehen, wird der Moment sein, in dem sie alle an einem umgekehrten Bankenansturm auf Bitcoin beteiligt sind. Die erste Zentralbank, die Bitcoin kauft, wird den Rest der Zentralbanken auf die Möglichkeit aufmerksam machen und viele von ihnen zum Nachahmen motivieren. Der erste Bitcoin-Kauf durch eine Zentralbank dürfte den Wert von Bitcoin deutlich steigen lassen und damit den Kauf für spätere Zentralbanken zunehmend verteuern. Die klügste Vorgehensweise wäre in diesem Fall, dass die Zentralbanken eine kleine Anzahl an Bitcoins kaufen. Wenn eine Zentralbank über die notwendige institutionelle Kompetenz verfügt, die Währung ohne Ankündigung zu kaufen, wäre das eine noch klügere Vorgehensweise, die es der Zentralbank ermöglichen würde, den Bitcoin zu niedrigen Preisen anzuhäufen. Bitcoin kann auch als nützliches Reserveinstrument für Zentralbanken dienen, die mit internationalen Beschränkungen ihrer Bankgeschäfte konfrontiert sind oder die unzufrieden sind mit dem dollarbasierten globalen Währungssystem. Die Möglichkeit, Bitcoin-Reserven einzuführen, könnte sich gegenüber den US-Währungsbehörden als wertvoller Verhandlungspunkt für diese Zentralbanken erweisen, da die US-Behörden es wahrscheinlich vorziehen würden, dass keine Zentralbank zu Bitcoin als Zahlungsmethode überläuft, weil dies dann andere ebenfalls zum Überlaufen verleiten würde. Während die Zentralbanken die Bedeutung von Bitcoin größtenteils ablehnend gesehen haben, könnte sich dies als eine Art Luxus erweisen, den sie sich vielleicht nicht mehr lange leisten können. So schwer es für die Zentralbanker auch sein mag, es wahrzuhaben, Bitcoin ist zu einem direkten Konkurrenten für ihre Branche herangewachsen, die seit einem Jahrhundert vom Marktwettbewerb abgekoppelt ist. Bitcoin stellt für alle eine globale Zahlungsverarbeitung und endgültige Abwicklung zu geringen Kosten zur Verfügung und ersetzt die von Menschen gelenkte Geldpolitik durch überlegene und perfekt vorhersehbare Algorithmen. Das aktuelle Geschäftsmodell der Zentralbanken wird dadurch in seinen Grundfesten erschüttert. Die Zentralbanken haben jetzt keine Möglichkeit mehr, den Wettbewerb zu stoppen, indem sie wie bisher einfach Gesetze verabschieden. Sie stehen nun einem digitalen Konkurrenten gegenüber, der sich höchstwahrscheinlich nicht unter die Gesetze der physischen Welt stellen lässt. Sollten die nationalen Zentralbanken die sofortige Abwicklung und solide Geldpolitik von Bitcoin nicht nutzen, würden sie den digitalen Aufsteigern den Weg für einen immer größeren Anteil am Markt für Wertspeicherung und Abwicklung ebnen. Wenn die moderne Welt das alte Rom wäre, das unter den wirtschaftlichen Folgen des monetären Kollapses leidet und den Dollar als modernen Aureus nutzt, dann ist Satoshi Nakamoto unser Konstantin, Bitcoin sein Solidus und das Internet unser Konstantinopel. Bitcoin dient als monetäres Rettungsboot für Menschen, die gezwungen sind, mit monetären Medien, die fortlaufend von den Staaten entwertet werden, zu handeln und zu sparen. Basierend auf der vorgenannten Analyse liegt der eigentliche Vorteil von Bitcoin darin, dass er ein zuverlässiger, langfristiger Wertspeicher und eine souveräne Geldform ist, die es Einzelpersonen ermöglicht, genehmigungsfreie Transaktionen durchzuführen. Die Hauptverwendung von Bitcoin wird sich mittelfristig aus diesen Wettbewerbsvorteilen ergeben und nicht aus seiner Fähigkeit, jederzeit verfügbare oder kostengünstige Transaktionen anzubieten.